Wir sind die Könige im Dschungel, Löwen in dem Dschungel. Rapper sind zahmes Vieh, wir jagen sie und töten ihre Jungen. Wir zerstören und verwunden wie ne AK-47. Ihr springt auf nen Hype-Train auf, ihr ballert euch Straight-Rap in die Fresse. Lasst die Fake-Ass vor zum Rappen, fahrt euch Mafia für immer. Doch Ennis ist höchstens Clan-Chef in seiner Magier-Gilde. Er will die Cops callen, keine Chance, mein Schlag trifft. Dann twittert er, das Telekom-Netz ist problematisch und geht gar nicht, tragisch. Will ich jetzt, werden die Sklaven geklatscht und einer jammert, ich hab mir 3 Stunden die Haare gemacht. Reiß dich zusammen und zeig mal, wie gut du ratschlagen kannst. Durch all die Nackenschellen der Araber Bratpfannenhand. Yo, die AK-47 wird verballert in San Diego, wie ich bei Partyorgien in Kalifornien. Du saßt mit Damenohrringen mit mir im Interview bei Falk, voll verstummt und am Zittern wie ein Parkinson-Patient. Junge, gönn dir mal ne Testonade. Du bist voll verklemmt wie meine motherfucking Peschoblade. Wenn sich zu viel Cash drin stapelt, bring mir das Frettchen, lass ich diss den Gnomen. Doch ich lass seine Mutter raus, auf den Strich zum Blumen. Ich werd deine Mama bängen, bei ihr Samen spenden und das alles nur, weil dein Part mit Jaja endet. Wir ballern mit der Gun auf Menschen, auf offener Straße mit Beamten kämpfen. Jungs, sind die 2 im Vergleich zu B-Tides. Brutal! Ab jetzt werden wieder High-Kicks verteilt. Gut aussehen! Fick nur Bitches ab 2 Millionen Likes. Jung, brutal, gut aussehen! Euer Hype ist vorbei. Wir zünden Fahrzeuge an. Und? Ich Fahrzeugen an. Bist du Millionär, gibst du mit deinen Fahrzeugen an. Gebe Lars Freund den Schwanz, fick dein Krüppelflo, der den Deutschen kein Glück bringt, Homes wie ein Flüchtlingsboot. Meine Lebensaufgabe ist Rap an Zähne rausschlagen. Und Konrads Lebensaufgabe ist, sich die Nägel blau male. Ich zerficke Trap-Kanaken im PSG-Trikot. Dein Paris-Anzügen wie das TGW-Symbol. Mercedes-Benz in Rot, ich trag LV. Deine kleine Schwester fragt dir nach nem Selfie. Danach fragte sie mich, ob ich ihr Geld gib. Denn sie hatte es in sich wie Mel Beats. Der Raubmörder mit Traumkörper, ich feier mit Bitches. Eine leckt die Eier beim Wichsen, ich mach nen Dreier mit Sixten. Und die Weiße von denen hat mir auch den Arsch geleckt. Sie ist wie ne Geschlechtskrankheit, sie wurde vom Frauenarzt entdeckt. Ich werd deine Mama bängen, bei ihr Samen spenden. Und das alles nur, weil dein Part mit Jaja endet. Wir ballern mit der Gun auf Menschen, auf offener Straße mit Beamten kämpfen. Jungs, sind die 2 im Vergleich zu B-Tides. Brutal! Ab jetzt werden wieder High-Kicks verteilt. Gut aussehen! Fick nur Bitches ab 2 Millionen Likes. Jung, brutal, gut aussehen! Euer Hype ist vorbei. 5000 Milligramm Galenica im schwarzen Mercedes. Unbehältst du den Fokus, ist von dem Wagen die Rede. Kille Last bei Machete, werde verfolgt von der Kripo. Meine Munition ist wie Charlotte, verschossen in Sido. Wir hinterlassen blutiges Chaos, ich war im Murcielago durch Burkina Faso. Die Texte gegen meine Abschaumgegner öffneten mir mehr Türen als ein Knastaufseher. Ey yo Ali, mach doch endlich mal nen Schwangerschaftstest. Was Gangster Rap King, dein Chef ist der Gandalf des Raps. Jeder hat's langsam gecheckt, das ist kein Mann, der sich fetzt. Wenn der mal Haken verteilt, dann in sein Manga-Geschäft. Pro Stück 2 Euro, davon muss der einer Mafia bezahlen. Fuck, ist die Kohle überwiesen wie bei Barbecue im Park. Ey, dem gehört nur eine Papierhälfte seines Kontoauszugs. Force und Banger, mehr Rückgrat als ein Brontosaurus. Ich werd deine Mama bängen, bei ihr Samen spenden. Und das alles nur, weil dein Part mit Jaja endet. Wir ballern mit der Gun auf Menschen, auf offener Straße mit Beamten kämpfen. Jungs, sind die 2 im Vergleich zu B-Tides. Brutal! Ab jetzt werden wieder High-Kicks verteilt. Gut aussehen! Fick nur Bitches ab 2 Millionen Likes. Jung, brutal!